Schmerz tief in meiner Seele. Wenn ich mein Vaterland so seh, ich könnte schreien vor Verzweiflung, wenn ich durch meine Heimat geh. Das Leben, es ist schwer geworden, nur Lug und Trug bestimmt die Zeit. Unsere Jugend ist verdorben, wir sind dem Untergang geweiht. Deutschland, wach auf, siehst du das Unheil nicht? Wir sind kurz davor, dass das Herz Europas bricht. Deutschland, wach auf und befreie dich von der Last. Zeig der ganzen Welt, wer du bist und was du hast. Auf den Straßen, Konsumenten überall. Jeden Tag siehst du es deutlich, die deutsche Heimat im Zerfall. Alle schließen ihre Augen und tun so, als wenn nichts sei. Von den Medien totgeschwiegen wird diese rote Tyrannei. Deutschland, wach auf, siehst du das Unheil nicht? Wir sind kurz davor, dass das Herz Europas bricht. Deutschland, wach auf und befreie dich von der Last. Zeig der ganzen Welt, wer du bist und was du hast. Früher war das alles anders. Da war das deutsche Volk noch frei, stand entschlossen fest zusammen. Da gab's nicht so einen Völkerbrei. Heut hetzt man gegen unsere Ahnen und man spuckt uns ins Gesicht. Doch euer Nürnberg, es wird kommen. Vergeben werdet wir euch nicht. Deutschland, wach auf, siehst du das Unheil nicht? Wir sind kurz davor, dass das Herz Europas bricht. Deutschland, wach auf und befreie dich von der Last. Zeig der ganzen Welt, wer du bist und was du hast. Deutschland, wach auf, spürst du das Unheil nicht? Wir sind kurz davor, dass das Herz Europas bricht. Deutschland, wach auf und befreie dich von der Last. Zeig der ganzen Welt, wer du bist und was du hast. Zeig der ganzen Welt, wer du bist und was du hast.